Guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Rasant hatte sich der Rote Oktober zu einem weltweiten Fanal entwickelt. Die russische Revolution löste eine politische Erschütterung aus, die sich schwerlich überschätzen lässt und bis zum heutigen Tag fortwirkt, in manchem der amerikanischen und der französischen ähnlich. Egal, wie man zu ihr steht, sie affiziert das Hier und Jetzt, nötigt nach wie vor zur Reflexion, zur Stellungnahme. Dies schreiben Markus Bitterolf und Dennis Meyer in ihrem Kurzessay »Fortwährender Sturm«. Dieses Jahr wird bekanntlich die Oktoberrevolution 100 Jahre alt. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Sowjetunion nur mehr Geschichte. Grund genug für Sachzwang FM, die Geschichte des gescheiterten Weltveränderungsversuchs in einer Reihe von Sondersendungen Revue passieren zu lassen. Heute der zweite und letzte Teil des Vortrags von Konrad Hecker, der sich seinem Gegenstand leidenschaftlich nähert, im ausufernden Duktus eines Filibusters nämlich, daher auch in zwei Teilen. Der Referent übt eine scharfe, kategoriale Kritik, die die staatgewordene politische Ökonomie des Sozialismus, die nicht enden wollende Übergangsgesellschaft, mit dem Anspruch des kommunistischen Projekts konfrontiert. Zuvor aber einleitende Vorbemerkungen von René Fülöp-Miller aus seinem Buch Geist und Gesicht des Bolschewismus von 1926 und von David Priestland. Der Bolschewismus ist bisher fast stets nur als ein politisches Problem angesehen worden. Was gegenwärtig in Russland vorgeht, ist zu wichtig für unsere Zeit, zu schicksalhaft und zu bedeutsam, als dass seine Bejahung oder Verneinung einer Kaste von Politikern überlassen werden dürfte, die ihr Verhalten und ihr Urteil allein von taktischen Erwägungen abhängig machen und Fehler ebenso wie Vorzüge ihrem jeweiligen Nutzen gemäß unterstreichen oder verschweigen. Das Problem des Bolschewismus wächst über den engen Horizont politischer Sympathien oder Antipathien hinaus. Seine Bejahung oder Verneinung ist gleichzeitig jene der europäischen Kultur überhaupt. Was von jeher den letzten Sinn aller menschlichen Bestrebungen gebildet hat, worum die Denker aller Zeiten immer wieder gerungen, wofür Märtyrer durch ihr Beispiel im Leben und im Tode gezeugt haben, das Streben nach Erlösung und Beglückung der Menschheit, von all dem behauptet der Bolschewismus, er sei imstande, es jetzt, sofort und ohne Aufschub zu erfüllen. Seine Lehre will nicht mehr eine unklare Vertröstung auf eine bessere Zukunft sein, sondern die Anweisung zu deren augenblicklicher, konkreter Verwirklichung. Ein solcher ungeheurer Anspruch fordert höhere Beachtung heraus, als staatlichen und sozialen Reformen gewöhnlich zuteil wird, nötigt aber auch zu ernsterer und gewissenhafterer Kritik. Noch nie vorher hatten Menschen sich unterfangen, die Erlösung selbst, jenen niemals erreichten Zukunftstraum, praktisch demonstrieren zu wollen. Wer vor diesem kühnen Wagnis nicht zurückschreckt, wird auch einer strengen Beurteilung nicht entgehen können. An der Größe dieses Gegenstandes versagen freilich die üblichen Methoden objektiver Kritik. Kann doch das Thema in politischen und wirtschaftlichen Abstraktionen nicht erschöpft werden. Der Bolschewismus bedeutet eine radikale Veränderung des gesamten menschlichen Lebens in allen seinen Grundlagen, Zielen und Interessen. in jeglicher Erscheinungsform. Dem Phänomen des Lebendigen aber ist mit unpersönlichen Theorien und einer trockenen Aneinanderreihung von Fakten, mit unkritischer Wiedergabe von Äußerungen für und wider, nicht beizukommen. Das Erleben allein erschließt ein wahrheitsgetreues Bild von Menschen, ihren Handlungen, Worten und Ideen. Die Grenzen objektiver Beurteilung sind durch die Natur jedes geschichtlichen Prozesses von selbst gegeben. Bei der Beurteilung des Bolschewismus jedoch werden diese Schranken noch deutlicher fühlbar. Hier handelt es sich eben um eine Umwälzung, die behauptet, dass mit ihr und durch sie die alte Welt aufhöre und eine neue Menschheit beginne. Als im Jahr 1917 das Zarenregime zusammenbrach, reagierten die Arbeiter und Bauern wie schon 1905, indem sie Sowjets, revolutionäre Komitees und andere Organe der Selbstregierung bildeten. Doch Lenin und die Bolschewiki waren jetzt in der Lage, eine überzeugende, scheinbar kohärente Alternative anzubieten. Bis zum Sommer 1917 hatte die klassenkämpferische Sprache Eingang in die Populärkultur gefunden. Überall war die Forderung nach der Herrschaft der durch Sowjets vertretenen Massen und nach dem Sturz der bourgeoisen provisorischen Regierung zu hören, die, wie behauptet wurde, keine repräsentative Volksregierung sein könne. In einer Resolution des Soldatenrats des 92. Transportbataillons hieß es im September: Kameraden, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit, den Zauber der Bourgeoisie zu brechen. Es ist Zeit, ihn wie eiternden Schorf abzureißen, damit er der Revolution keinen weiteren Schaden zufügt. Das Volk kann sich nur auf sich selbst verlassen und darf dem verhassten Feind nicht kameradschaftlich die Hand reichen. Es ist Zeit, diese Retter der Revolution, die sich wie Läuse an den Körper des Landes geklammert haben, loszuwerden. Mitunter spiegelte sich in solchen Äußerungen ein Interesse an Sozialismus und Marxismus wider. Eine Fabrikarbeiterin, die später dem kommunistischen Jugendverband, dem Komsomol, beitrat, schrieb rückblickend über den Idealismus ihrer Jugendzeit: Wir glaubten, der Kommunismus würde beginnen, sobald die Sowjets die Macht übernommen hätten. Geld wurde nicht einmal erwähnt, und zwar klar, dass das Geld sofort verschwinden würde. In Bezug auf die Kleidung waren wir jedoch geteilter Meinung. Einige von uns lehnten auch diese Art des Eigentums ab. Und wie sollten sich die Mitglieder der neuen Gesellschaft überhaupt kleiden? Ich konnte mich nicht von meinem Haarband und meinen Zöpfen trennen. Bedeutete dies, dass ich keine wahre Bolschewikin war? Aber ich war bereit, mein Leben für die Revolution zu geben. Bei gewöhnlichen Menschen war indes eine tief verwurzelte populistische Weltsicht weitaus häufiger anzutreffen als der Marxismus. Das sozialistische Wort Bourgeois, auf Russisch Bourgeois, war ein häufig benutztes Schimpfwort, aber der revolutionären Stimmung lag weniger eine marxistische Kritik an der ökonomischen Ausbeutung, als vielmehr eine moralische Wut über die verbliebenen Privilegien des Ancien Regime zugrunde. Ein Offizier schrieb von der Front über den tiefen Groll seiner Soldaten gegenüber den gesellschaftlich Privilegierten. Wie immer sie zu einzelnen Offizieren stehen mögen, bleiben wir in ihren Augen doch stets Herren. Nach ihrer Ansicht hat nicht bloß eine politische, sondern eine soziale Revolution stattgefunden, in der wir ihnen zufolge die Verlierer und sie die Sieger sind. Bisher haben wir geherrscht. Jetzt wollen sie herrschen. Aus ihnen sprechen die ungesühnten Beleidigungen der vergangenen Jahrhunderte. Zwischen uns kann es keine gemeinsame Sprache geben. Das ist das verfluchte Erbe der alten Ordnung. Das war eine scharfsinnige Beobachtung. Seit den 1890er Jahren forderten nicht mehr nur Studenten und Angestellte, sondern auch Arbeiter die Anerkennung ihrer persönlichen Würde. Und viele Klagen der Arbeiter von 1917 richteten sich gegen rücksichtsloses Verhalten von Vorgesetzten. Der erste Erlass des Petrograder Sowjets, der Befehl Nummer 1, betraf die Armee und enthielt unter anderem die Anordnung, dass Offiziere Soldaten nicht mehr wie bisher üblich duzen durften, sondern siezen mussten. Die Arbeiter forderten immer lautstärker, dass Organe des gewöhnlichen Volkes, wie die Sowjets, in Städten, Fabriken, Armeeeinheiten und Dörfern die Macht übernehmen sollten, während die Oberschicht von der Politik ausgeschlossen werden sollte. Das bedeutete nicht notwendigerweise, dass sie gegen die Staatsmacht waren. Tatsächlich erwarteten sie vom Staat, für gewöhnlich, im Interesse des Volkes hart und diktatorisch gegen Feinde vorzugehen. Im Oktober erklärten die Delegierten des 6. Armeekorps, das Land brauche eine feste demokratische Autorität, die auf den Volksmassen gegründet und ihr verantwortlich ist. Inmitten von Lebensmittelknappheit, eines zusammenbrechenden Transportwesens und allgemeiner Unordnung war es kaum überraschend, dass die Menschen nach einem starken Staat verlangten und der amtierenden Regierung Schwäche vorwarfen. Diese verbreitete Weltsicht, dass das Volk einen Kampf gegen die Privilegien führen und einen mächtigen, zentralisierten Volksstaat aufbauen müsse, mag ihren Ursprung nicht im Marxismus gehabt haben, schien aber zumindest für kurze Zeit in der Mitte des Jahres 1917 mit Lenins Ideen zusammenzufallen. Am klarsten legte er seine politische Agenda in der Abhandlung »Staat und Revolution« dar, einer zupackenden Synthese von modernistischem und radikalem Marxismus, von Planung und Zentralisation einerseits sowie proletarischer Demokratie und Klassenkampf andererseits. Dabei führte er zum ersten Mal den Gedanken aus, wonach der Krieg die Wirtschaft in eine einzige zentralisierte Maschine verwandelt habe, ging zugleich aber auch zum egalitären Marx von 1848 und 1871 zurück. Die Arbeiter würden bald in der Lage sein, diese vereinfachte Wirtschaft selbst zu leiten, behauptete er, und prägte den berühmten Satz, dass jede Köchin den Staat werde führen können. Technischen Spezialisten Privilegien zu gewähren, sei nicht mehr gerechtfertigt. Marx' Traum, die Verschmelzung von geistiger und körperlicher Arbeit, werde bald Wirklichkeit werden. Lenins Vision war also von völliger Gleichheit geprägt, nicht nur ökonomischer und rechtlicher, sondern auch sozialer und politischer. Die liberale Demokratie, in der die Wähler Abgeordnete wählten, welche ihrerseits die Regierung und deren Beamte kontrollierten, reichte nicht aus. Die Beamten mussten von den Massen direkt gewählt werden, wie einst in der Pariser Kommune, dem Vorbild für Lenins neuen Kommunestaat. Auf diese Weise würde der Staat mit dem Volk verschmelzen und alle Hierarchien würden verschwinden. Die Vorhutpartei wurde kaum einmal erwähnt. In seiner Schrift »Staat und Revolution« war daher viel von Demokratie die Rede, aber nicht von einer Demokratie der allgemeinen Rechte. Für das Proletariat war die Demokratie, wie Lenin meinte, durchaus mit der brutalen Unterdrückung ihrer Feinde vereinbar. Sein Kommunestaat ähnelte er einer Gesellschaft von wachsamen Freiwilligen, die Ausbeuter mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit unterdrücken würden, mit der eine beliebige Gruppe zivilisierter Menschen, sogar in der heutigen Gesellschaft, Raufende auseinanderbringt oder eine Frau vor Gewalt schützt. Lenin hatte keine Bedenken gegen Gewaltanwendung und bezeichnete die Proletarier als die Jakobiner des 20. Jahrhunderts. Aber übermäßige Gewalt werde nicht nötig sein, fügte er hinzu. Nach der Oktoberrevolution wurde indes bald klar, dass Lenin Unrecht gehabt hatte. Zwischen Regime und Gesellschaft sowie innerhalb der Gesellschaft und in der Arbeiterklasse selbst brachen Konflikte auf, durch welche die Einheit unweigerlich zerbrach. Aber in der radikalisierten Atmosphäre von 1917 stand Lenin mit dem Glauben an einen revolutionären allgemeinen Volkswillen, der mit Hilfe eines sowohl demokratischen als auch zentralisierten Staates herrschen könne, nicht allein da. Wie er hielt auch ein großer Teil der russischen Arbeiterklasse diese Vision für realistisch. Als einzige große Partei außerhalb der Regierung forderten die Bolschewiki die Übergabe der Macht an die Unterschicht und das Ende des Krieges. Unterdessen nahm die Popularität der Bolschewiki zu. Auch wenn die meisten ihre politischen Vorstellungen nicht genau kannten, schienen die Bolschewiki in den Augen vieler die einzige Kraft zu sein, welche die Revolution retten konnte. Sie gewannen sowohl im Petrograder als auch im Moskauer Sowjet die Mehrheit, was Lenin veranlasste, auf die sofortige Machtübernahme durch die Bolschewiki zu drängen. Am 25. Oktober 1917 brachte das von Trotzki und anderen Bolschewiki geführte revolutionäre Militärkomitee des Petrograder Sowjets ohne große Schwierigkeiten das schwach verteidigte Winterpalais in seine Gewalt. Die Tatsache, dass die provisorische Regierung keine Truppen aufbot, um sich zu verteidigen, und die Schnelligkeit, mit der die Bolschewiki die Großstädte eroberten, belegen, in welchem Ausmaß sich die politische Perspektive der Bolschewiki 1917 mit dem Radikalismus vieler Städter deckte. Die Bolschewiki haben nie eine gesamtrussische Wahl gewonnen. Sie waren eine städtische Partei in einem überwiegend agrarischen Land. Die von den meisten Vermögenden und Gebildeten Russlands bevorzugte liberale Alternative des Klassenkompromisses und der Rechtsstaatlichkeit hatte kaum eine Chance auf Erfolg, da die Masse der Bevölkerung auf eine radikale Umverteilung von Eigentum und Macht erpicht war. Lenin und die Bolschewiki sollten sich rasch von ihrem Populismus verabschieden und einen autoritäreren Kurs einschlagen. Und schließlich vermochten sie ihre Macht nur mit Waffengewalt in einem Bürgerkrieg aufrechtzuerhalten. Ihr Sieg war also keineswegs unvermeidlich, auch wenn ein radikalsozialistisches Ergebnis, in welcher Form auch immer, wahrscheinlich war. Aber nachdem sie an die Macht gelangt waren, wünschte sich kaum jemand das alte Regime zurück. Ganz gleich, wie unbeliebt die neuen Machthaber noch werden mochten. Zum Thema des politischen Überbaus, den diese Partei sich geschaffen hat. Und da wiederholt sich dem Prinzip nach die Argumentation, mit der ich die Ökonomie versucht habe, verständlich zu machen. Um es nochmal zu sagen, auch die Bolschewiki haben nicht die Macht ergriffen, etwa die des Zaren,